Science Fiction als Radiospiel. In dieser Sendereihe aus dem Studio Heidelberg des Süddeutschen Rundfunks bringen wir heute von Eckes Frank das Diktat der Transhumanen. Das ist einfach unglaublich, Wisslinger. Einfach unglaublich. Ja, nichts gegen Sie, natürlich, nichts gegen Sie, im Gegenteil. Ich finde es höchst korrekt, dass Sie mich sofort informiert haben. Unglaubliche Geschichte, wirklich. Und Sie haben recht, Sie haben völlig recht. Wir müssen sofort etwas tun, auf der Stelle. Ich komme natürlich selbst. Bitte sorgen Sie dafür, dass er auch da ist, Wisslinger. Sagen wir 16 Uhr. Ach, mein Jet ist plötzlicherweise unter Kontrolle. Immer genau dann, wenn... Aber um 14 Uhr soll er fertig sein, dann komme ich hier weg. Wisslinger, kein Wort weiter. Zu niemandem. Vor allem nicht zu der Komödiantentruppe von unserem Gummibärchen. Sie wissen schon. Und danke nochmals, Wisslinger. Ende. Dieser Kindskopf riskiert alles. Verdammt. So kein Geländespiel für Robin Hood-Epigonen. Herr des Himmels. Mensch, CB, das musst du noch mal reflektieren, Mann. Ich schwör's dir, das gibt den Knaller, wenn du da auftrittst. Über diese Diridari-Show mit dem legendären Papa Triominto muss ich dir doch nichts erzählen. Die Einschaltquoten, da träumst du nur davon. Live in 18 Ländern. Sülz nicht rum, Alter, du denkst an deine Provision, that's it. Nein, ich denk an dich und an unsere Sache. Reset, man. Meine Sache sind die sozialen Bewegungen, deine Sache sind die Kontobewegungen. Und das ist nur sehr begrenzt deckungsgleich. Wie viel ziehst du denn rüber, wenn du mich in die Show holst? CB, jetzt hör mir doch mal zu. Wir sind doch unter uns, oder? Es ist doch absolut idiotisch, über Geld zu streiten. Das haben wir doch hinter uns. Diesen Streit, meine ich. Wir Linken müssen genauso viel Geld verdienen, weil wir nur mit dem Geld etwas bewegen. Und die Bewegung sind nun mal wir. Da brauchen wir alle. Und vor allem brauchen wir Tatmenschen wie dich, CB. Mindestens das hast du kapiert. Endlich. Dass du die Transhumanen nicht auf ihren blöden Stern zurückkaufen kannst, wie? Da hilft eben bloß meine Methode. Und wenn er tausendmal sagt, Gewalt darf nicht angewendet werden und außerdem sei sie inhuman. Verdammt normal, die ganze Menschheitsgeschichte hat gezeigt, dass es ohne Gewalt nicht geht. Manchmal jedenfalls. An so einem Punkt sind wir jetzt. Und das sage ich dir, Tim Tom. Wenn mich nicht alles täuscht, dann werden sich in ein paar Wochen alle Stationen darum reißen, mit mir was zu machen. Denk mal an mich, Junge. Es wissen müssen. Damals schon. Auf solche Figuren kann man sich einfach nicht verlassen. Frau Schlader, bitte streichen Sie alle meine Termine ab heute 14 Uhr bis morgen gleiche Zeit. Oder nein, morgen ganz. Als Grund geben Sie an, ach, erfinden Sie irgendwas, meinetwegen Privatangelegenheit oder so. Ich diktiere Ihnen hier noch ein paar Kleinigkeiten auf Band. Wenn Sie das erledigt haben, können Sie nach Hause gehen. Danke, das war's. Also, Frau Schlader, bitte Folgendes. Erstens, Aktennotiz File X-Day Top Secret, folgender Text. Wisslinger informiert Dr. R. am heutiges Datum etc. über bevorstehende Veranstaltung von BLT. Angeblicher Zeitpunkt, kommendes Wochenende, Ort oder Ort T noch nicht bekannt. Ebenso unklar, Näheres über geplanten Ablauf. Dr. R. veranlasst sofortiges Treffen mit B. auf der Burg, mit dem Ziel, den Unsinn zu stoppen. Zweitens, vereinbaren Sie einen Termin mit dem Schiller-Freundeskreis für kommenden Sonnabend 20 Uhr wie üblich. Drittens, kein Wort an die Medien. Falls irgendjemand nachfragt, no comment. Sie wissen von nichts, Frau Schlader. Wie gesagt, irgend so eine Privatsache. Klar? Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst haben wir sofort auch wieder die Transhumanen im Haus. So, das war's, glaube ich. Ach ja, löschen Sie das hier alles gleich wieder, sobald Sie die Dinge erledigt haben. Danke. Ende. Donnerwetter, Doktor. Das klingt ja wahnsinnig spannend alles, also wirklich. Wer sind denn Sie? Wie kommen Sie hier rein? Seit wann belauschen Sie mich? Langsam, Dr. Reckert. Grundregel für Interviews. Ich stelle immer nur eine Frage auf einmal. Sonst sucht sich der andere die leichteste aus für seine Antwort und vergisst die anderen. Ich mach's Ihnen mal vor. Ich bin Geli Parker. Mensch, CB, mir brauchst du wirklich nicht zu sagen, wie sehr wir dich brauchen. Vor allem wir Linken brauchen dich. Damit sich was bewegt. Barat bewegt die Bewegung, sage ich immer. Barat bewegt die Bewegung, gut, nicht? Barat bewegt die Bewegung. Shut up. Dein Gebämsel macht mich aggressiv. Ich will dir mal was sagen. Das Videophon. Ich bin gleich wieder hier. Bei dieser Gelegenheit werde ich mal Kontakt aufnehmen. Timmy Tom hier. Ich bin noch bei CB. Ich denke schon, dass er mitmacht. Er muss sich halt noch ein bisschen zieren. Aber spätestens, wenn ich ihm die Summe flüstere. Quatsch, natürlich ist Karl Barat ein Highlight in der Show. Wo findet ihr denn heutzutage noch einen solchen herrlichen Macho-Typ in Rheinkultur? Da geht den Weibern am Bildschirm doch... Was? Ach was, habt ihr es jemals bereut, wenn ihr einen Deal mit mir gemacht habt? Also, bis dann, Ende. Ja, ich glaube, es hackt in meinem Rechner. Wann ist die nächste Trio-Minto-Show? Übermorgen, warum? Diese Ethik-Pupser. Ich hab's damals gleich auf dem Monitor gehabt. Blink, blink, blink, als er zum ersten Mal mit mir reden wollte. Und dann hat er mich völlig zugetextet. Redet auf mich ein mit Near-Letter-Quality, dass er von mir lernen möchte, dass er unsere Acts bewundert und so. Und ich habe noch gedacht, komisch. Bevor die Himmlischen eingeflogen sind, hat er ins gleiche Horn gepustet wie sein Gummibärchen. Da waren wir gefährliche Terroristen, meine Leute und ich. Und dann auf einmal... Moment mal, CB, langsam, langsam. Von wem redest du überhaupt? Von dieser Tunte Wisslinger und seinem Herrn und Gebieter. Dr. Reckert? Dr. Edwin Reckert? Na schön, Sie sind also Frau Parker. Sollte mir der Name etwas sagen? Ich denke schon. Ich arbeite für 3NTV, also Neurop News Networks. Wir hatten ein Interview vereinbart, Sie und ich. Aber eigentlich wollte ich die Fragen stellen. Hören Sie auf. Versuchen Sie nicht, mich abzulenken. Was haben Sie belauscht? Dass Sie heute Mittag verreisen wollen zum Beispiel. Und dass Ihr Jet erst ab 2 wieder zur Verfügung steht, während mein Flieger oben auf dem Dach parkt. Ist zwar bloß so ein popliger Sandkopter, wissen Sie, diese italienische Flugente. Aber wir könnten 3 Stunden gewinnen. Wie? Was soll das? Wieso 3 Stunden gewinnen? Und wer wir? Das ist doch nicht so schwer. Wenn wir beide jetzt losfliegen, dann können Sie mir unterwegs alles erzählen. Was kann ich? Ich denke doch nicht dran, das ist unerhört. Das ist ein schwerer Verstoß gegen die informationelle Selbstbestimmung. Jawohl, genau das. Aber lieber Dr. Reckert, ich weiß ja, dass Sie an diesen scheintoten Scherzen sehr hängen. Und das gute alte Bundesverfassungsgericht wollte sicher nur unser Bestes, als es vor über 100 Jahren dieses Bonbon abgepackt hat. Aber Sie wissen doch auch, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis... Nicht? Ich finde dabei nichts lächerlich. Gar nichts. Sie sind hier eingedrungen. Widerrechtlich. Sie haben vertrauliche Gespräche belauscht, ein absolut kriminelles Verhalten. Und dass Sie vom Fernsehen sind, macht das nicht besser. Im Gegenteil, ich werde dafür sorgen... Aber nein, im Ernst, Dr. Reckert, ich wollte wirklich nur das Interview tapen mit Ihnen. Weil Sie doch gerade von dem Ethik-Symposium zurückkommen, aus Athen. Und als Staatssekretär im Regionalministerium Deutschland-Mitte haben Sie doch einigen Einfluss in dem Team da, welches sich zentrale Regierung der Europastaatengemeinschaft nennen darf. Obwohl, mit Regieren ist ja wohl nicht so viel drin für dieses Team. Ach, das sehen Sie auch. Ich meine, wie kommen Sie zu dieser Auffassung, Frau Parker? Dr. Recke, solange die Transhumanen die Macht haben, ist alles andere doch nur ein Marionettentheater, oder? Genau. Genau das ist es. Ein Marionettentheater. So nenne ich es auch immer. Wie kommen Sie denn auf diesen Begriff? Eben, weil Sie es immer so nennen. Obwohl ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstehe, warum. Das klingt fast, als hätten wir eine Diktatur. Haben wir doch auch, genau genommen. Was kann denn gegen den Willen der Transhumanen noch getan werden von den Menschen? Augenblick. Das Einzige, was wir nicht mehr tun können, ist, die Erde zu zerstören. Entweder durch Atomwaffen oder aber durch den Wahnsinn, den uns die technologische Entwicklung beschert hat. Natürlich ist das eine Beschränkung unserer Freiheit. Aber erstmal haben die Transhumanen... Ja. Ich kenne das. Ich kann es nicht mehr hören. Die Transhumanen haben nicht nur die ganzen Waffenarsenale blockiert, auch das Denken, sonst ganz vernünftig wirkender Menschen, scheint mir. Sag mal im Ernst, CB, du hast Kontakt zu einem Staatssekretär von den Gestrigen und dann noch mit dem größten Messerwetzer von dem ganzen Laufwerk? Komm, Tom, reg dich nicht künstlich auf. Dir muss ich die Kiste mit dem nützlichen Idioten doch nicht vorleiern. Für mein Ziel arbeite ich mit jedem zusammen, der mir hilft. Quatsch, dass du das machst, ist klar. Aber warum er? Was bringt einen Dr. Recker dazu, mit dir das politische Bett zu teilen? Brachte. Haben ihn rausgeschmissen aus diesem Bett. Lässt mich doch glatt durch seine Hofschranze Wisslinger auf die Burg bestellen. Wir müssten noch mal über alles reden. Unfug. Über nichts mehr müssen wir reden. Jetzt muss endlich was passieren. Und dafür werden wir sorgen. Anders ist dem Transhuman doch gar nicht beizukommen. Ja, das sehe ich ganz genauso. Strategisch. Ganz genau. Aber weißt du, CB, taktisch ist das taktisch nicht... Scheiß auf Taktik! Aber sag mal, kannst du Dr. Reckert denn nicht benutzen? Ich meine, du stehst doch weit über ihm, intellektuell und so. Da kannst du es doch leicht wegstecken, wenn er sich so aufplustert. Klar, das schon. Kein Problem. Na siehst du, du solltest zum Schloss fahren. Zur Burg. Naja, ist doch egal. Also, sag Bescheid, dass wir kommen. Wir? Klar. Ich lass dich nicht im Stich, CB. Ruf an, sag, wir kommen. Meine Rakete steht unten. Deine was? Komm, los, red nicht lange. Okay. Ich muss auf alle Fälle rauskriegen, wie viel er weiß von der Aktion Wunderkerzen. Nicht, dass der mir noch dazwischen funkt. Aber wir fliegen mit meinem Arrow. In dein ätzendes Gerät steige ich nicht ein. Ich hole nur noch ein bisschen Software drüben. Bis gleich. Auch recht. Hallo, ist dort... Ja, Doktor, ich bin's. Ja, Perra, pass genau auf. Du rufst jetzt sofort bei der Transhumanenzentrale in London an. Doch, genau dort. Die Nummer ist in meinem Rechner. Und zwar verlangst du den Headman Europe 2, klar? Und dem sagst du, dass ich einer ganz heißen Sache auf der Spur bin. Das sage ich dir später. Du lässt dir garantieren, dass wir angemessen bezahlt werden. Und dann sagst du, ich starte jetzt gleich mit Karl Barat von Punkt C703 F400 aus. Sie sollen uns orten und dann tälen. Wie soll das gehen? Wie? Sich anhängen, Ziege. Jetzt mach hin, wir starten gleich, sonst ist es zu spät. Länger als 10 Minuten kann ich es vermutlich nicht mehr rauszögern. Verstanden? Herr Dr. Reckert, Sie sollten auf meinen Vorschlag eingehen. Lassen Sie uns losfliegen. Ich erzähle Ihnen, was ich weiß und was ich mir so denke. Und Sie sagen mir, was ich noch nicht weiß und wo ich falsche Kombinationen anstelle. Und ich verspreche Ihnen... Es geht nur das über den Satelliten. Was ich genehmige. D'accord. Wenn ich diese Zusage von Ihnen habe. Gut. Ist vielleicht überhaupt nicht ganz falsch, sich mit den Medien gut zu stellen. Auch wenn, ganz offen, mir das gleichbleibend schwerfällt. Wenn ich das sagen hätte, es würde längst nicht alles gesendet, was heute so gesendet wird. Aber sowas darf man ja nicht mehr laut sagen hierzulande. Oh doch. Sie haben es ja gerade gesagt und Sie sagen es ja immer wieder. Aber denken sollten Sie es eigentlich nicht. Nach Ihrer Philosophie jedenfalls. Bitte? Was sagen Sie nicht immer, dass das höchste menschliche Gut die Freiheit ist? Dann können Sie doch schlecht für die Einschränkung dieser Freiheit bei der Berichterstattung sein, oder? Ach, da verwechseln Sie etwas, fürchte ich. Aber Frau Parker, auch das können wir auf unserer Reise weiter diskutieren, wenn es sein muss. Ich denke wirklich, wir sollten aufbrechen. Ja, richtig. Treffen wir uns auf dem Dach, sagen wir, in 15 Minuten. Ich brauche noch ein Set Solarzellen für die Kamera für alle Fälle. Noch eine Kleinigkeit, bevor ich es vergesse. Sie haben da eben bei Ihren Anweisungen auf das Band da den Begriff BLT erwähnt. Und das bedeutet ja wohl auch für Sie, Barat Liberation Team. Und nun wüsste ich gar nicht... Das geht Sie absolut nichts an. Absolut nichts. Zumindest jetzt und hier. Keine Panik. Panik, Dr. Reckert. Ich wollte ja nur wissen, ob es eine Verbindung gibt zwischen Ihnen und Karl mit seinem komischen Barat Liberation Team. Naja, nicht bestritten ist auch bestätigt. Sie kennen Karl Barat? Danke. Ich gebe es weiter, ja. Herr Kappa, wir haben da eben eine komische Message aus dem Äther gefischt. Marina Neroni ist tot. Sie wissen, diese Aktive da vom neurop-italienischen Ableger des Barat Liberation Teams. Ist dies eine so wichtige Nachricht, Mensch Miller? Hören Sie, einen Moment noch. Marina Neroni wurde ermordet von einem eifersüchtigen Freund, sagt die Carabiniere in Rom. Ich habe gelernt, dass in Neurop-Italia dies immer noch sehr häufig geschieht. Right, aber unser Informant meint, Marina hat gar keinen Freund gehabt. Nur Freundinnen. Und es gibt keine Hinweise auf Streit oder irgendwas. Aber es gibt einen Anruf von der Neroni selber. Also da hat sie noch gelebt. Sie hat unsere Dienststelle in Rom angerufen. Also direkt die transhumanen Unterabteilung da. Und sie hat gesagt, sie muss uns etwas mitteilen. Etwas Unglaubliches und sehr gefährlich für ganz Europa. Ich durchschaue. Sie glauben, Mensch Miller, es ist versucht worden, diese Mitteilung zu verhindern. So ungefähr. Ich würde nur vorziehen zu sagen, es ist mit Erfolg verhindert worden. Ich bitte, wie? Na nun, Marina Neroni ist tot. Das tut mir leid, aber es sterben viele Menschen jeden Tag. Und es werden auch viele Menschen von anderen Menschen umgetötet. Umgebracht. Umgebracht, natürlich. Umgebracht. Warum meinen Sie? Na, immerhin gehörte die Neroni zum Barat Liberation Team. Sogar zu den Köpfen von diesem Team. Und wir haben verschiedene andere Informationen, dass da irgendwas Größeres geplant wird. Wir haben verstärkte Aktivitäten beobachtet. Karl Barat ist zurzeit besonders lebendig. Er hat seine wichtigsten Leute bei sich gehabt, aus ganz Europa in der letzten Woche. Es könnte sein, dass wir durchaus... Ich höre, der Mensch Miller ist bei mir, richtig? Einen Augenblick. Commander Miller? Ja? Aha. Ja. Ja, vielen Dank. Wir hatten schon wieder einen komischen Anruf. Eine Frau. Sie hat behauptet, dass Karl Barat einen Ausflug vorhätte. Und sie gibt seine Aufenthaltskoordinaten sehr präzise an. Komisch. Dann schicken Sie eine Unit, eine Einheit zum Herausfinden, Mensch Miller. Und warum denken Sie, das ist komisch? Die Frau wollte Geld für die Information. Eine Menge Geld. Informationshonorar. Das kenne ich nicht. In diesem Bereich nicht. Aber ihr Transhumanen habt ihr das Geld überhaupt noch nicht entdeckt. Wissen Sie, da Kappa, manchmal denke ich, das ist der eigentliche Unterschied zwischen euch Transhumanen und uns Menschen. Nein, Frau Parker, das finde ich nicht gut. Überhaupt nicht. Dieses ganze Ethik-Symposium ging in die gleiche falsche Richtung wie schon in den vergangenen Jahrzehnten. Immer noch starren alle auf diesen Gattungsprimat, wie Opa auf den Bildschirm, als ob... Auf wen? Den Gattungsprimat. Ja, der Begriff hat sich nun mal eingebürgert, finde ihn auch plötzlich. Bedeutet, dass vorrangiges Ziel allen menschlichen Handelns das Überleben der Menschheit zu sein habe, der Gattung eben. Ach so, das... Kam irgendwann Ende letzten Jahrhunderts auf. Hängt seitdem in den Köpfen wie ein Top-Ten-Hit. Schrecklich. Aber stimmt denn das nicht irgendwie? Ich meine, damals hat es doch auch ziemlich schlecht ausgesehen. Diese wahnsinnigen Massen von Atomwaffen, die Unsicherheit mit den Kernkraftwerken, überhaupt die Umwelt, das Ozonloch, die Vergiftung der Flüsse, die drohende Klimaveränderung wegen der abgeholzten Wälder, all das. Wie kann ich schon verstehen, dass die Leute auf die Idee kommen? Natürlich, Frau Parker, natürlich. Das ist ja das Problem. Diese Idee ist so richtig, so simpel, so einleuchtend, dass jeder gleich drauf springt. Auf einmal haben damals alle von Gattungsfragen schwadroniert und waren hin und weg. Ach, das ist doch längst überholt. Die Aufteilung der Welt hatte doch schon bald nach der Jahrtausendwende alles verändert. Sicher, Australasien und der Rest, die hatten anfangs schon Probleme. Vor allem, weil sich Allamerika mit Europa so heftig gestritten hat. Und wegen der Märkte und der Einflusszonen. Probleme haben doch nie aufgehört. Bis vor 5 Jahren. Eben nicht. Das stimmt doch einfach nicht. In Australasien hatte der Zivilisationssprung schon begonnen. Und der Rest... Atomkraftwerke in subtropischen Regenwäldern sind doch kein Indiz für Zivilisation. Doch, doch. Wodurch haben denn Allamerika, also gerade auch der zurückgebliebene Südkontinent, unten Europa und hier eben auch die früheren Sowjetsatelliten und Euro-Russland selber... Sagen Sie bloß nicht, dass... Oh, doch. Es war der technologische Aufbruch damals. Und dazu gehört präzise auch die Energiebeschaffung durch AKWs, Frau Parker. Und das wird Sie sicherlich noch mehr auf Ihre imaginäre Palme bringen. Auch die Bedeutung der Militärforschung für zivile Projekte kann doch kein vernünftiger Mensch bestreiten. Es gab doch genau betrachtet kein technisch-wissenschaftliches Problem, das nicht lösbar war. Wir waren doch in der Lage, alles zu berechnen. Außer dem Zeitpunkt der endgültigen Katastrophe. Und außerdem, eine Gegenmaßnahme gegen die Zauberei der Transhumanen hat auch keiner gefunden. Kein Mensch und kein Computer. In allen 4 Welten. Weiß Gott, kein Grund zum Feiern, Frau Parker. Sie haben recht. Die Transhumanen haben in kürzester Zeit uns Menschen einfach rausgeworfen aus dem Spiel. Wie bei Mensch ärger dich nicht. Aber ich finde schon, dass wir Menschen uns ärgern sollten. Und nicht nur das. Wir sollten endlich... Hoppla. Information für Flugroute F-344. Raumplanquadrat 70QR. Oh, das betrifft uns. Der Luftraum ist in Höhe 2000 bis 4500 überbelegt. Bitte fliegen Sie in Höhe 5000 bis 7000. Oder weichen Sie auf andere Planquadrate aus. Danke. Ende. Tja, reicht mir jetzt. Nach oben kann ich nicht. Wir müssen wohl auf Deviation gehen, aber wir sind ja gut in der Zeit. Ja, das ist richtig. Übrigens, es ist das erste Mal, dass ich in einem Suncopter sitze. Hatte mir das unbequemer gedacht. Ja. Wissen Sie, vor der Okkupation bin ich fast nur mit Militärjets geflogen. Ohne Ohrenschutz geht das überhaupt nicht. Okkupation? Sie meinen die große Salvation vor 5 Jahren? Den Begriff haben uns die Transhumanen aufgezwungen, genau wie alles andere. Ich weigere mich, von einer Rettung zu sprechen. Sie mögen sie nicht. Die Transhumanen. Darum geht es nicht. Die sind auch nicht gekommen, weil sie uns Menschen so besonders mögen. Immerhin haben sie uns gerettet. Sagen Sie. Ich? Nein, die Transhumanen. Und das stimmt nicht, meinen Sie? Offen gestanden, nein. Ich glaube, das stimmt so nicht. Ja, das sehe ich anders. Seit der Totalmagnetisierung aller militärischen Geräte ist zum Beispiel kein einziges Kampfflugzeug mehr abgestürzt. Bei uns nicht und bei den anderen nicht. Weil keines mehr fliegen kann. Und seit sich die Panzer nicht mehr von der Stelle rühren können, gibt es auch keine Manöverschäden mehr. Ganz zu schweigen von den vielen kleinen Kriegen überall. Im Ernst, Frau Parker. Wie die Menschen auf den transhumanen Überfall reagiert haben, ist ein Kapitel für sich. Und ein sehr, sehr trauriges, wenn ich Ihnen das mal sagen darf. Als ob die Götter selber erschienen wären. Oder haben Sie irgendwo Kritik beobachtet? Oder mindestens eine Distanz? Wenn früher ein Land mit Gewalt genommen und besetzt wurde, gut, da gab es auch Kollaborateure. Die gibt es wohl immer, solange es Menschen gibt. Ebenso Feigheit vor dem Feind und Opportunismus. Aber es gab eben auch Distanz, Kritik, Widerstand. Und hier? Nichts davon. Sogar die Regierungen der 4 Blöcke sind zu Kreuze gekrochen. Könnte es nicht ganz einfach die Einsicht gewesen sein, dass es das Beste war, was geschehen konnte? Was? Eine Okkupation, das Beste, was passieren kann, dass ich nicht lache. Dr. Reckert, was haben Sie eigentlich vor? Sie treffen sich mit einem Karl Barat, mit einem Mann, den Sie unter anderen Umständen garantiert lieber einsperren lassen würden. Irgendwas passt da nicht, auch bei Ihnen nicht, Herr Staatssekretär. Weil Sie vorhin gefragt haben, jawohl, ich kenne Karl. Wir haben zusammen studiert, wir waren auch zusammen in der gleichen politischen Organisation, in der GP. Sie sind eine grüne Partisanin? Das wird ja immer besser. Ich war. Nach der großen Salvation bin ich ausgetreten. Seither habe ich Karl auch nicht mehr gesehen. Ich höre nur, dass er völlig durchgedreht hat. Stimmt es eigentlich, dass er jetzt seine Anschläge gegen die Transhumanen richten will? Hat er denn wirklich die Waffen dafür? Woher nur? Und was haben Sie damit zu tun, Dr. Reckert? Jetzt stellt sie zu viele Fragen noch einmal. Ich beantworte Ihnen nur eine davon. Ich will mit Barat sprechen. Ich muss mit ihm sprechen. Das ist nicht leicht, ich weiß das. Ich weiß das. Ich lasse mir von so einem... Naja, geschenkt. Wie auch immer, ich muss verhindern, dass er Unfug stiftet. Die Befreiung der Menschheit Verzeihen Sie, das ist überhaupt nicht pathetisch gemeint. Das ist einfach so. Das ist wirklich zu wichtig, um sie dem Narzissmus eines Herostraten auszuliefern. Muss das schön sein, wenn man so viele Fremdwörter kennt. Ist wirklich toll. Jetzt habe ich endlich auch den Fuß in der Tür nach London. Aber wo bleibt denn jetzt unser Terrorstar? CB? CB! Hey! Was soll das denn? Wieso sind die abgeschlossen? CB! Mann, jetzt mach doch keinen Quatsch, CB! Der Kiste. Jetzt ist das Fenster. Das Fenster ist auch verrammelt. Oh. Was ist das denn? Hey, da unten ist er ja. CB, hey. Hallo. Ich glaube, ich träume. Der haut ab. Ohne mich. Der steigt tatsächlich in sein Arrow. Und... Hallo. Das sind doch Halluzis, Tim Tom. Oh, und jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich? Klar, ich funk im Büro Bescheid. Nee. Moment mal. Erst Gehirn einschalten, keine Hektik. Keine Hektik jetzt. Jetzt ist Tiefkühlblut angesagt. Es geht um zu viel Geld dabei. In dieser Gegend war ich auch noch nie. Wie heißt denn das hier? Für mich immer noch Tirol. Aber ich bin ja altmodisch. Ja, und wie? Selbst gegenüber einer Frau würden Sie... Da unten. Da müssen wir hin. Wo? Na da, in den Burghof. Da steht ja schon der Arrow von Barat. Also gut, gehen wir runter. Alle Achtung. Hervorragende Landung. Bin noch nie bei einer Frau gelandet, die so perfekt landen konnte. Bitte? Sie sind witzig, Frau Parker. Das gefällt mir. International Helicopter Port Tirol, Sie können jetzt aussteigen. Wir hoffen, dass Ihnen der Flug gefallen hat. Sowas kenne ich bloß aus Geschichtsvideos und Horrorfilmen. Das ist also eine Burg. Also, Dr. Reckert? Dann führen Sie mich doch mal ins Konspiratorium. Aber gerne, Baroness, wenn ich gerade mal voranspuken darf. Wer kann schon widerstehen, wenn ein Geist wie Sie... Sagen Sie, ist sowas tatsächlich noch bewohnt? Ich dachte, das wird bloß noch von der Historienkonservierung betraut. Meistens schon, aber wir... Ich meine, Barat und seine Leute haben dieses Gebäude also als Schlupfwinkel auserkoren. Und ich muss zugeben, genial. Hierher kommt so schnell keiner von denen. Den Transhumanen? Richtig. Für die geht alle Gefahr nur von den Bürotürmen der Banken und Konzerne aus. Da ist ja auch was dran. Nur für mich gehörten immer auch noch die Kirchtürme dazu. Hätte mich auch sehr gewundert, wenn nicht. So, hier sind wir. Sind Sie es, Reckert? Eine Burg mit Sprechanlage, Reckert? Sowas. Sind Sie etwa nicht allein? Machen Sie auf, Barat. Ich habe eine Dame mitgebracht. Was ist das, eine Dame? Ich kenne bloß zwei Sorten von Frauen. Rosas und Maggies. Schon klar, Barat. Ist eine Rosa. Machen Sie auf. Rosa. Das geht ja noch. Ist zwar auch ein bisschen weit weg, diese Luxemburg, aber gut. Nur... Maggie, das finde ich zu viel der Ehre für diese komische Frau. So lange nach ihrem Tod noch als Symbol weiterzuleben. Und nicht nur zur Geisterstunde. Nach der Sprechanlage hätte ich auch einen Lift erwartet hier drin. Diese Wendeltreppe ist ja... Bravo. Erst lauthals für die Abschaltung der Atomkraftwerke, aber dann kleinlaut immer mehr Einrichtungen fordern, die einen riesenhaften Stromverbrauch haben. So ein Unsinn. Strom ist ja genug da. Er muss bloß richtig verteilt werden. Von oben nach unten, vermute ich. Aber zuerst mal müssen wir beide uns von unten nach oben verteilen. Aha, kahlauern kann er auch. Ist es noch weit? Nein. Wir sind da. Gil, wie kommst du mit Recker zusammen? Und dann noch auf die Burg? Guten Tag, Barat. Vielleicht dürfen wir erst mal eintreten. Hallo, Karlot. Du sollst mich nicht Karlot nennen. Diese blöde Anspielung auf die Chaoten war noch nie witzig. Aber gut, kommt rein. Sind Sie allein? Im Gegensatz zu Ihnen, ja. Tut doch einfach so, als wäre ich nicht da. Wenn das mal ginge. Tut mir leid, Frau Parker, ich bringe es jedenfalls nicht fertig, Sie zu übersehen. Oh Gott, ein Charmeur ist er auch noch. Okay. Setzt euch da hin. Fangen wir gleich an, Reckert. Ich habe wenig Zeit für Geschwätz. Von mir aus kann es auch losgehen. Also, Ton ab, Karl ab, Kreuzzug die Erste. Hast du irgendwo eine Minikamera? Nein. Na, hoffentlich. Hier gibt's nämlich nichts zu filmen. Also, Sie kennen mich ja, Reckert. Die Sache geht wie immer über drei Runden. Take one, die Actions. Take two, Strategy-Fragen. Take three... Moment. Ich bin nicht gewillt, weiterhin auf Ihr affektiertes Ritual einzugehen, wenn Sie sich Ihrerseits nicht an Vereinbarungen halten, Barat. Erklären Sie mir bitte, ob es stimmt, dass Sie in Kürze losschlagen wollen. Und wann genau? Und wo? Und wie? Und vor allem, warum, um Gottes Willen, haben Sie denn... Hey, Doktor. Was ist denn? Ach so. Gut, also nacheinander. Sie wollen tatsächlich losschlagen? Ach, Reckert. Sie haben geglaubt, ich mache das alles bloß als Computerspiel. Ich wackle bloß ein bisschen mit dem Joystick rum, ne? Natürlich schlagen wir los. Seit 5 Jahren machen die Himmlischen, was sie wollen, und wir sitzen im Parkett und applaudieren. Und je länger dieses absurde Stück läuft, desto mehr Applaus kriegen sie, die neuen Heiligen. Und stopp, das wollen das wir... stimmt schon mal nicht. Das ist Ihre subjektive, verengte Wahrnehmung, Barat. Ich versichere Ihnen, es wächst die Zahl der Menschen, die der Diktatur der Transhumanen kritisch gegenübersteht. Ja, sogar ablehnend. Ich komme ziemlich viel herum, nicht bloß in Europa, auch in Allamerika und sogar vor allem dort gibt es massenhaft Unbehagen und Bereitschaft zum Widerstand. Ach, wirklich? Jetzt ist Schluss. Jetzt schlagen wir zurück. Wir sind soweit, Reckert. Wir wissen jetzt, wie es geht. Einen Moment, Karl. Das klingt ja also, als ob ihr die Transhumanen vertreiben wolltet. Na, Volltreffer, Geli. Du kannst ja immer noch denken, genau, die sollen abhauen, die sollen machen, dass sie fortkommen. Wir brauchen sie nicht mehr hier bei uns auf der Erde, überhaupt nicht. Wir kommen schon allein zurecht. Und wie wir allein zurechtkommen, Geli? Einen Moment, Barat. Was soll das heißen, wir sind soweit? Jeff Teller hat's geschafft. Er hat das Programm fertig und damit... Hört auf! Beide! Ich weiß zwar nicht, was ihr genau vorhabt, aber ich schaue da nicht so einfach zu. Dr. Reckert, Sie können ja mit Karl zurückfliegen oder hierbleiben oder was auch immer. Ich jedenfalls... Du bleibst hier! Was? Ich lass dich hier nicht raus. Was? Du willst mich einsperren, Karl? Aber Dr. Reckert... Tut mir leid, Frau Parker, aber das sehe ich genauso. Wirklich Ihr Pech, dass Sie da hineingeraten sind. Ich will bestimmt nicht moralisieren, aber Sie hätten sich nicht einschleichen sollen in mein Büro. Aber das ist doch Unsinn. Sie können mich doch nicht auf ewig auf dieser albernen Burg hier festhalten. Wir sind doch nicht mehr im Mittelalter. Die Leute von meinem Sender finden mich garantiert. Über kurz oder lang, die wissen... Was wir mit Ihnen machen, ist nicht mein größtes Problem. Das kriegen wir schon geregelt. Was mich viel mehr beschäftigt... Ich will aber nicht hier eingesperrt werden. Das bringt hier noch weniger als sonst wo. Dein Glück, dass wir so kurz vom... Also, dass der Countdown schon läuft. Sonst müsste ich dich glatt zu Marina Neroni schicken. Die hat auch gemeint, sie könnte einen Karl Barat... Ja, egal doch. Ja, aber ich... Frau Parker, regen Sie sich nicht auf. Ich verbürge mich dafür, dass Sie korrekt behandelt werden. Nur verstehen Sie, was Karl Barat eben andeutet. Das ist von ungeheurer Brisanz. Und ich muss wirklich zuerst herausbekommen... Jetzt guck dir mal den Herrn Staatssekretär an. Die ganze Zeit der kühle Stratege und jetzt jippert er, weil er merkt, dass es losgeht. Verdammt, Barat, sagen Sie es endlich! Wissen Sie was, Reckert? Sie können doch ganz gut mit Geli, wie mir scheint. Und außerdem haben Sie bestimmt etwas gegen unseren schönen Plan. Ich habe einen klasse Vorschlag. Sie bleiben einfach auch hier. Zumindest so lange, bis Sie uns nicht mehr reinfuschen können. Also genau bis zum nächsten Montag. Ist das nicht ein verlockender Gedanke? Ein Weekend zu zweit auf einer romantischen Burg. Früher gab es sowas als Traumgewinn in Preisrätseln. Du bist doch noch immer die gleiche blöde Sau wie früher. Barat, was haben Sie vor? Halt, gehen Sie nicht bevor... Unternehmen Wunderkerzen, Reckert. Ein kleines, Feuerwerk. Zur Volksbelustigung. Und als erste Warnung an die Himmlischen. Als Empfehlung sozusagen, sich den Staub der Erde von den Schuhen zu schütteln und sich wieder zurückzuzaubern auf ihren komischen Stern in der Magellanschen Wolke, wo sie hergekommen sind vor 5 Jahren. Und falls sie den Eingang zum Time Channel nicht mehr finden... Wo, Barat? Wo soll es stattfinden, das Unternehmen Wunderkerzen? Wie Sie schon ganz richtig vermuten, wir haben das Magazin der Ladenhüter ausgewählt. Und wir wollen dort... ein bisschen die Orgel spielen. Nein! Barat! So ein Mist. So ein verdammter Mist. Haben die jetzt CB verfolgt oder nicht? Also wenn Perra gemacht hat, was ich ihr gesagt habe... Mein Gott, vielleicht haben die sich an den Error drangehängt und gemeint, ich bin auch drin. Dann haben sie Dr. Reckert und CB serviert bekommen, frei und franco. Und ich kriege keinen müden Penny dafür. So eine... Aha, es bewegt sich was. Ich danke Ihnen, Master Béjart. Sie können draußen im Shuttle warten. Guten Tag. Ich bin... La Capa. Ich weiß. Wer kennt Sie nicht? Die charmante Meisterin von unseren transhumanen Freunden. Guten Tag. Ach, ich wollte Sie ja schon immer so gerne kennenlernen. Gestatten, Timmy Tom, Allseller. Das ist richtig. Ihr Büro hat mich informiert, dass ich Sie hier finden darf. Oh, es hat also geklappt, das ist ja wunderbar. Aber dass gleich La Capa persönlich kommt, die Meisterin, die ganz Europa regiert... Ich hatte höchstens mit einem Mitarbeiter aus der transhumanen Zentrale London gerechnet. Ich wurde informiert über den Anruf Ihres Büros. Ich hörte, dass Sie, Mensch Tom... Man kennt mich? Mit Mensch Karl Barat, dessen Aktivitäten wir mit Aufmerksamkeit beobachten... Ach, der war der Grund. ...eine gemeinsame Reise planen. Tja, ganz schön, ganz gut, aber nun ist er weg. Der Mistkerl hat mich einfach eingesperrt, ist abgeflogen. Das sind weiter keine Probleme. Wir sind mit Air Shuttle Number One gekommen. Wo ist Mensch Karl Barat? Ich sag's doch, er ist weg, er ist abgezischt, weil Sie nicht sofort gekommen sind. Es hat schon seinen guten Grund, wenn ich jemandem sage, er soll sofort kommen. Wohin ist Mensch Karl Barat abgezischt? Ja, was weiß ich, zu irgendeinem Schloss? Oder nein, warten Sie mal, Burg hat er gesagt, Burg. Zur Burg also. Ach, Sie wissen? Wir haben Informationen. Ach, Sie haben also gewusst, dass CB zu dieser ominösen Burg will? Er ist nicht zum ersten Mal auf der Burg, aber wir haben nicht gewusst, dass er heute wieder zur Burg fliegen darf. Ach, das haben Sie nicht gewusst. Dann haben Sie diese Informationen also von mir, ist das richtig? Dann müssen Sie das aber auch bezahlen, das ist doch wohl klar. Die Menschen, haben wir gelernt, bezahlen für so etwas. Die Menschen bezahlen für viele Dinge, für die wir auf Letzter Number 10 keinen Namen haben. Wir bezahlen sie nichts, Mensch Tom. Also hören Sie, liebste La Capa, ich kenne die Transhumanen ja nur entfernt, also sehr entfernt und gar nicht persönlich, aber... Ich habe die ganze Zeit eine sehr, sehr hohe Meinung von Ihnen gehabt. Und ich kann mir nicht vorstellen, also ganz ehrlich nicht, dass Sie diese gute Meinung, die ich auch verbreiten kann, weil, sehen Sie mal, ich bin ja ein absoluter Multiplikator, wenn Sie wissen, was das bedeutet. Bei uns Menschen... Gehen wir. Ja, ich sehe schon an Ihrem Gesicht, das sagt Ihnen alles nichts. Also ich bin ein bisschen enttäuscht, ehrlich, ehrlich. Aber naja gut, vielleicht brauchen Sie etwas mehr Zeit, um mit mir warm zu werden. Das geht weiblichen Menschen auch nicht anders. Manchmal. Naja, macht ja nichts. Macht ja nichts. Gut. Na also, dann starten wir. Ich glaub das nicht. Ich kann das einfach nicht glauben. Und ich will das nicht glauben. Wenn das stimmt, das wäre Wahnsinn. Völliger Wahnsinn. Herr Dr. Reckert, wollen Sie mir bitte endlich mal erklären, warum Sie so aufgeregt sind? Und was soll dieses Geschwätz von Karl? Er wolle Orgel spielen oder so ähnlich. Was das heißt? Das heißt, die Bande will Atomraketen zünden. Barrett. Verdammt, er ist wirklich total übergeschnappt inzwischen. Er hat immer wieder davon fantasiert. Und Jeff Teller auch. Ja. Der ist der wissenschaftliche Kopf der Gruppe. Ein Genie. Ein technologischer Einstein, der Mann. Und wenn der es geschafft hat, wie Barrett meint, dann heißt das... Oh mein Gott. Aber das ist doch unmöglich. Kein Mensch hat es bisher fertiggebracht, die Blockierung der Startprogramme aufzuheben. Jeff Teller hat gar nicht vorgehabt, die Raketen zu starten. Er wollte ihre Sprengköpfe am Boden zünden. Was? Aber das ist doch nicht wahr. Die stehen doch... Eben. Nein. Eben. Die stehen mitten im Land. Die Depots sind nie weiter weg von einer Stadt als 10, 15 Kilometer, höchstens. Zumindest bei uns in Europa ist das so. Haben Sie eine Ahnung, wo Karl die Orgel spielen will? Ja, wenn er seine Pläne nicht geändert hat. Er sprach immer von Rhein-Main-Megapolis. Und wenn er von den Ladenhütern redet, meint er bestimmt diese Systeme dort. Wahnsinn. Sein Arrow steht noch da unten. Also ist Karl noch hier. Wer ist Marina Neroni? Warum wollte Karl mich zu ihr schicken? Die Neroni? Ach, irgend so eine vom Barrett Liberation Team in Norbitalia. Kenne sie nicht. Ziemlich radikal, wie ich höre, die Frau. Keine Ahnung, warum er Sie, Frau Parker, in den Süden schicken wollte. Aha, jetzt scheint er jedenfalls zu arrangieren, was mit uns hier zu geschehen hat. In meinem Büro werde ich erst übermorgen vermisst. Frau Schlader wird nichts verraten, da bin ich sicher. Bis jemand in meiner Privatdatei den Hinweis findet, dass ich hierher geflogen bin, da ist es schon zu spät. Und Wisslinger? Er weiß doch, dass Sie und Karl Barrett... Wisslinger dürfte jetzt gerade in Australien landen. Er trifft sich dort mit unseren... Er hat dort zu tun für uns. So was Verrücktes. Unsere Arbeit klappt hervorragend in Allamerika, in Australien, sogar in The Rest. Bei uns hier in Europa sowieso ein halbes Jahr noch. Und wir könnten... Dieser Idiot... Was ist in einem halben Jahr? Ach, nichts. Viel wichtiger ist, wie wir... diesen Wahnsinn da verhindern können. Wir? Sie wollten mich doch auch hier einsperren wollen. Und jetzt glauben Sie, wir seien plötzlich verbündet? Wir sind in der gleichen Situation, Frau Parker. Wir sind beide hier eingeschlossen. Wir haben beide zunächst ein Interesse, hier herauszukommen. Und auch dann haben wir ein weiteres gemeinsames Interesse, Barrett und seine Bande daran zu hindern, die Orgel zu spielen. Und dann? Dann sind wir wieder Feinde, nicht wahr? Zumindest sehen Sie mich wieder als Feindin. Weil ich natürlich nicht schweigen werde und nicht vergessen. Ich werde herausfinden, Dr. Reckert, was das für geheimnisvolle Geschichten sind, in denen Sie drin hängen. Und darüber werde ich berichten in meiner Sendung bei 3 in TV. Das wissen Sie genau. Und deshalb denken Sie doch nicht im Ernst daran, dass Sie... Ist ja gut, Sie haben ja recht. Jetzt ist er soweit. Merker? Ja, tatsächlich... Scheint, als wolle er abfliegen. Barrett kommt nicht weg. Sehen Sie mal. Er versucht, den Error zu starten. Nichts geht. Nichts. Ziehen Sie mal nach oben. Die Air Shuttle. Die Transhumanen. Sagen Sie mir neue Informationen, sobald Sie haben. Mensch Miller sagt mir, dass die Aktion Wunderkerzen für heute geplant wird. Verstanden, La Cappa. Aber ich denke, wir sind sowieso zu spät dran. Die Special Squad hat alle Eventualitäten... Nein, wie sagen Sie? Möglichkeiten der Technik. Wir müssen schneller sein als das Barrett Liberation Team. Mensch, Jill. Das wissen wir. Ich melde mich wieder. Ende. Danke, Kommandant Jill. Ich denke, Mensch, Reckert, Dies ist ein Geschehen, das die Menschen spannend nennen, richtig? Ich verstehe immer noch nicht ganz, La Capa, warum Sie uns mitgenommen haben, hierher nach London. Auf der einen Seite sagen Sie, dass wir keine Gefangenen sind. Auf der anderen Seite dürfen wir keinen Kontakt aufnehmen. Meine Güte, Dr. Reckert. Wir waren immerhin mit Karl Barat zusammen. Das reicht doch, oder? Das reicht für eine Gefangennahme, richtig. Aber nicht für das hier. Mensch, Miller wollte Sie verhaften lassen. Er will es immer noch. Doch ich habe gesagt, ich will erst mit Ihnen reden versuchen. Ich denke, es ist wichtig zu verhindern, dass die Wunderkerzen brennen. Ist das nicht richtig, Mensch, Reckert? Doch, völlig richtig. Sie haben mich gefragt, was ich zusammen mit Karl Barat vorgehabt hätte. Auf der Burg. Ich habe Ihnen alles erklärt. Dass ich von Freunden erfahren habe, dass das BLT etwas plante. Und dass ich dies verhindern wollte. Also zumindest herausfinden wollte, was genau das ist, was die vorhaben. Und wenn es Unsinn wäre, dann, wie gesagt... Sie haben nicht zum ersten Mal mit Mensch Barat gesprochen. Nein, wir haben... Bei Durchsuchung des Hauptquartiers von Karl Barat in München hat unsere Squad eine Diskette gefunden, die vermutlich das Programm der Aktion Wunderkerzen enthält. Wir sind dabei, das zu entschlüsseln. Ende. Sehr gut. Ich hoffe, es gelingt. Also, Mensch Reckert, Sie wollen, dass wir Transhumanen wieder verlassen die Erde. Hören Sie, La Capa. Es kann Ihnen doch nicht verborgen geblieben sein, dass Ihr Erscheinen auf unserem Planeten nicht nur Begeisterung hervorgerufen hat. Und das verstehen Sie doch hoffentlich auch. Also, warum das so ist? Ich sage nein. Ich sage ehrlich nein. Sie sehen, wir haben auf Letzter Number 10 schon lange beobachtet die Signale von Ihrem Stern hier. Vor einer Zeit, welche Sie Menschen ungefähr 100 Jahre nennen, haben wir Anzeichen gesehen, dass die Dinge außer Kontrolle geraten. So sagen Sie es, richtig? Das hat uns mit großem Interesse erfüllt. Ja, aber Sie können mit noch so großem Interesse verfolgen, was hier passiert. Begreifen werden Sie es nie. Weil Sie ganz einfach, und da können Sie gar nichts dafür, weil Sie eben Transhumane sind und keine Menschen. Mensch, Reckert, das will ich Ihnen gleich eine Antwort geben. Darf ich Sie vorher fragen, was ist... Schiller, Freundeskreis. Bitte? Ja, stimmt, das wollte ich auch schon fragen. Ach, das ist so eine Kulturdings. Eine Gesellschaft, die sich mit alter Kultur befasst und so. Sie wissen, Friedrich Schiller, das war so ein Schriftsteller. Das Team von Karl Barat und seine Aktivitäten... Dies ist eine Sache. Wir nehmen dies ernst. Und wir haben unsere Maßnahmen dagegen, wie Sie sehen. Aber wir denken, das andere Problem ist größer. Deshalb möchte ich von Mensch Reckert wissen, ist von Friedrich Schiller auch das HSD-Konzept geschrieben? Sie wissen von... Sie kennen... Ja, was soll dieser Schiller geschrieben haben, La Capa? Ich verstehe kein Wort. Nehmen Sie hier den Computer. Rufen Sie auf. Laufwerk B. File H S D 1. Human Social Defense. Ende des 20. Jahrhunderts entwickeltes Konzept von damaligen Friedensgruppen gegen potenzielle feindliche Eroberungen. Grundlage ist die Idee, eine ungewollte Herrschaft über die Menschen eines Landes auf längere Zeit dadurch unmöglich zu machen, dass permanent passiver Widerstand geleistet wird, notfalls bis zum völligen Zusammenbruch auch der eigenen Ordnung in dem betroffenen Gebiet. Herr Unterwood, das gilt doch nur... Sehen Sie weiter, Mensch Gailey Parker. Diese Idee liegt auch der Arbeit der Widerstandsgruppen zugrunde, die sich zum Ziel gesetzt haben, eine Revision der großen Salvation herbeizuführen und vor allem die Anwesenheit der Transhumanen auf der Erde zu beenden. Ich verstehe. Der Schiller-Freundeskreis ist Dr. Reckert. Das heißt ja, Sie sind... Bitte. Sorry, it's urgent. Kommen Sie, Tom. Ja, danke. La Capo, unsere Special Squad hat es geschafft. Die Aktion Wunderkerzen ist gestoppt. Wir haben 8 Leute vom Barat Liberation Team festgenommen, darunter Jeff Teller. Und übrigens auch Marion Steinhauser. Sie hat im Auftrag von Barat die Neroni umgebracht, weil die uns offenbar informieren wollte von der Geschichte mit den Atomsprengköpfen. Dann wollte Karl also auch mich umbringen? Ja, ist das nicht ein Ding, Leute? Ist das nicht unglaublich? Da sitze ich ganz friedlich, freundlich mit diesem Barat zusammen und der plant tatsächlich einen richtigen, gigantischen Terror. Ich denke... Mensch, Miller, ich danke. Sie werden wissen, was Sie jetzt noch tun wollen. Läuft schon alles, Lackerbaum. Wir werden zunächst mal checken, ob das tatsächlich funktioniert hätte, was Jeff Teller da vorhatte. Unsere Leute meinen, ausgeschlossen ist es nicht. Aber wir müssen das, wie gesagt, noch genau überprüfen. Tja, wie gesagt... Danke. Warum warten Sie? Wie weit sind Sie mit dem Herrn Staatssekretär? Sie wollen mich verhaften. Ich wollte Sie eben gerade fragen, Mensch Reckert... Werden Sie Ihre Pläne neu denken? Wir sehen, das Barat Liberation Team wollte nicht lernen. Es hat immer nur zurückgedacht an alte Zeiten. Wollen Sie lernen? Ich kann Ihnen sagen, der Schiller-Freundeskreis, soweit wir kennen, ist... Hinter schwedischen Gardinen, um es passend literarisch zu sagen. Ab jetzt findet Ihre Klassik hinter Gittern statt. Gut. Ich gebe auf. La Capa, diese Runde haben Sie gewonnen. Aber nur diese Runde. Das schwöre ich Ihnen. Und ich sage es auch all denen, die auf diese Philosophie setzen. Das gilt auch für Sie, Frau Parker. Auf die Dauer geht das nicht. Glauben Sie mir, so nicht. Solange auf dieser Erde Menschen leben und solange diese Menschen bestimmen können, was geschieht, solange können Sie es nicht verhindern. Keine Macht kann das verhindern. Dass nämlich auch die Selbstvernichtung eine ganz realistische Möglichkeit bleibt. Bleiben muss. Klasse. Das ist ja eine irre Theorie. Haben Sie schon einen Verleger dafür? Ich könnte Ihnen... überhaupt wollen Sie das nicht mal in der Diridari-Show ausbreiten? Ich muss sowieso noch mit Papa Triominto darüber... Vielleicht könnten Sie ganz einfach mal den Mund halten, Herr Tom, wenn ich Sie reden höre. Also das ist bisher der einzige Punkt, wo mir Zweifel kommen könnten an meiner eigenen Überzeugung, dass die Freiheit wirklich für alle zu gelten hat. Ich kann ja gehen. Ich muss sowieso mit meinem Office telefonieren. Frohe Tage im Kittchen, Herr Staatssekretär. Dr. Reckert, ich will Ihnen ja gerne ein idealistisches Motiv zubilligen. Aber was haben Sie bloß mit Karl Barat zu tun gehabt? Ja, ich will ehrlich sein, Frau Parker. Ich hatte geglaubt, wir könnten ihn instrumentalisieren. Wir wollten das BLT benutzen zur Destabilisierung. Verstehen Sie? Und was wollte Karl von Ihnen? Geld. Sonst nichts. Nur Geld. Herr Staatssekretär, Dr. Reckert. Ist gut, ich komme mit. Da Kappa, was ich immer noch nicht begreife, warum Sie sich so sehr engagieren hier bei uns. Es kann für Sie als Transhumane doch eigentlich ziemlich... Naja, also zumindest gleichgültig sein, ob die Menschen ihren Planeten zerstören. Ich will Ihnen etwas erzählen, Mensch Gelly Parker. Wir kennen dies alles besser, als Sie das bestimmt glauben. Es gab nämlich vor sehr, sehr langer Zeit einen weiteren Planeten in diesem System der Sonne und auf diesem Planeten, den seine Bewohner das Geschenk der Sonne nannten, war eine Entwicklung gewesen, sehr ähnlich der Entwicklung auf der Erde hier. Auch dort gab es Menschen, eben solche Menschen, wie Sie es sind. Und auch dort hatte sich eine fast perfekte Zivilisation gebildet, mit all dem, was Sie hier jetzt auch erreicht haben. Und irgendwann war alles zu Ende. Eine nicht mehr zu kontrollierende Kettenreaktion hatte das Geschenk der Sonne in Millionen winzige Meteoriten auseinandergesprengt. Augenblick, Augenblick, bitte, Lacapa. Wollen Sie vielleicht sagen, dass Ihre Vorfahren... Ja, sie waren Menschen. Sie waren der Katastrophe entgangen, weil sie mit einem Großraumschiff zu einer langen Expedition gestartet waren vorher. Als sie erfuhren, was mit ihrem Planeten geschehen war, suchten sie nach einer Zuflucht im Weltall. Sie hatten großes Glück. Sie fanden Let Star Number 10, einen Stern, auf dem es für sie möglich war, zu bleiben. Und Sie glauben im Ernst, Sie könnten die Menschen ändern? Wir kennen einen anderen Weg. Wir haben ihn gegangen. Die Menschen ändern sich nie, Lacapa. Die Menschen sind im Grunde immer die gleichen geblieben. Wir glauben, das ist eine Ausrede von denen, die nur wollen, ihre eigenen Interessen zu verwirklichen. Ich kann Ihnen so schlecht widersprechen, wenn ich an Karl Barat oder an Dr. Reckert denke. Und trotzdem, ich bin nicht so völlig einverstanden mit dem, was Sie sagen, rein gefühlsmäßig, verstehen Sie? Wir haben gesehen, dass der Erde droht, schnell das gleiche Schicksal wie dem Geschenk der Sonne. Da sind wir gekommen, weil es nicht andere Möglichkeiten gab, euch zu helfen. Das ist ja unvorstellbar. Das ist ja die tollste Story, die ich seit langem erlebt habe. Ja. Wir sollten überhaupt du zueinander sagen. Ich bin Tim Tom. Ja? Gilly, hör zu. Diese Geschichte müssen wir ganz, ganz breit streuen, ja? Mensch, das ist doch überhaupt die Idee. Tom, lassen Sie Ihre Hände da. Lassen Sie bitte mal unter Ihren Sitz. Ja, mach ich doch glatt. Was ist das denn? Ah, der Rettungsfallschirm. Ist ja putzig, dieses kleine Etwas hier. Legen Sie ihn bitte an. Sie wissen, dass das Vorschrift ist. Natürlich, das weiß ich. Ist ja auch irgendwie ganz vernünftig. Aber was mir gerade noch einfällt... Ich weiß, was wir noch machen. Wir machen einen Spielfilm aus der Geschichte. Klar, wir machen einen Spielfilm. Raus! Was sagst du? Raus! Okay, also das ist doch wirklich... Du hast echt Humor. Ich bin fast drauf reingefallen. Nun komm, du mach doch wieder zu. Es zieht hier. Raus, verdammt! Aber... Ja! Nein! Vergessen Sie nicht, die Reißleine zu ziehen! In der Reihe Science Fiction als Radiospiel aus dem Studio Heidelberg des Süddeutschen Rundfunks brachten wir Das Diktat der Transhumanen, ein Hörspiel von Eckes Frank. Die Rollen und ihre Sprecher waren Gilly Parker, Cornelia Boje, Dr. Edwin Reckert, Klaus Barner, Karl Barat, Walter Renneisen, Timmy Tom, Matthias Ponier, La Kappa, Ilona Wiedem, Captain Miller, Klaus Beusen, Ton und Technik, Jochen Brandhoff und Brigitte Laukwitz. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.